Also, Herr Barenberg, das waren die ersten wirklichen Massenproteste hier in Iran, nachdem es ja am Wochenende immer wieder kleine bis mittlere Proteste gegeben hat. Ich bin schlecht im Schätzen, aber es müssen ein paar Hunderttausende gewesen sein, wenn nicht gar die Millionengrenze überschritten worden ist. Es war ein etwa 10 Kilometer langer Zug, der über mehrere Stunden ging und der momentan immer noch anhält, quer durch die Hauptstadt Irans. Die Leute waren ganz friedlich, sie waren schweigend, so wie es Mousavi gefordert hat. Sie zeigten das Victory-Zeichen, sie hoben Bilder von Mousavi hoch und schwenkten dessen grünes Band seiner Wahlkampagne. Und was bezeichnend war, als einige Gruppen kamen, die grölten, wurden sie angeharscht. Man solle schweigend sein. Man wollte den Sicherheitskräften, die natürlich längs des Weges standen, überhaupt keine Möglichkeit geben, einzugreifen. Gleichwohl berichtet momentan das iranische Staatsfernsehen, dass es 25 Festnahmen gab. Trotzdem, das ist die erste große Massendemonstration seit diesen umstrittenen Wahlen am vergangenen Freitag. Und ich bin kein Prophet, behaupte aber trotzdem, sie werden dieses System verändern. Welche Indizien haben Sie denn vor Ort dafür, dass diese Wahlen gefälscht, dass sie manipuliert worden sind? Also Beweise gibt es natürlich noch nicht. Beweise kann man nur haben, wenn man die Unterlagen hat und die liegen bei den Behörden. Gleichwohl ist es so, dass wer die Demonstrationen in der vergangenen Woche miterlebt hat, die Demonstrationen für Mir Hossein Mousavi, vor allen Dingen in der Mitte und im Norden Teherans, wo wirklich Zehntausende, möglicherweise auch Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, wer die miterlebt hat, der kann nicht glauben, dass Mousavi gerade mal die Hälfte der Stimmen bekommen hat, die Ahmadinejad bekommen hat. Oder der einzige Reformkandidat, Karoubi, der ist zum zweiten Mal angetreten und hat, obwohl er einen festen Wählerstamm hat, nur ein Fünftel der Stimmen von damals bekommen. In seiner eigenen Heimatstadt, wo er sehr beliebt ist, hat er weniger Stimmen als Ahmadinejad. Und wenn wir uns dann noch, Herr Barenberg, ins Gedächtnis rufen, dass Ex-Präsident Rafsanjani und Meher Hossein Mousavi an den geistlichen Führer dieses Landes, an Ayatollah Ali Khamenei, einen Brief geschrieben haben am Wochenende, also am Donnerstag und am Freitag, dass er bitte Obacht geben sollte, dass die Wahl fair verläuft. Dann war klar, dass etwas solches in der Luft liegt, denn vor 4 Jahren gab es ja bereits schon Wahlmanipulationen. All das sind Hinweise, es sind keine Beweise. Es gibt auch noch über ausländische Medien die Informationen, dass die offizielle Nachrichtenagentur IRNA angeblich schon bereits um 20.04 Uhr eine Meldung lanciert hat vom Sieg Ahmadinejads, als da die Wahllokale noch gar nicht geschlossen waren. Man hat das dann um 23.34 Uhr, so heißt es, wiederholt. Da waren aber auch noch einige Wahllokale offen und dann hat man das Ganze in der Versenkung verschwinden lassen. All das sind Hinweise, sind keine Beweise, gleichwohl sehr, sehr viele Menschen, Hunderttausende sind auf den Beinen und sie wollen, dass das Wahlergebnis annulliert wird. Was ist denn von der Anweisung des geistlichen Oberhaupts Khamenei zu halten, die Wahlen nun überprüfen zu lassen? Ich denke, es ist ein Zeugnis davon, dass er selbst in einer ausgesprochen prekären Lage ist. Denn wenn morgen der Wächterrat zusammenkommt und entscheidet, dass die Wahl annulliert wird, dass nochmal ausgezählt wird, dass jedenfalls das Ergebnis, so wie es jetzt ist, nicht haltbar ist, dann heißt das im Letzten, dass Khamenei gehen muss. Denn Khamenei, obgleich er hier der geistliche Führer ist und das Staatsoberhaupt, hatte am vergangenen Samstag, noch bevor das Innenministerium definitiv das Okay des offiziellen Wahlergebnisses gegeben hat, schon gesagt im staatlichen Fernsehen, dies sei ein großer Sieg für das hiesige System. Er hat gesagt, dies sei eine Bestätigung für Freund und Feind, dass Iran weiterhin seinen eigenen Weg gehen wird. Aber wenn jetzt das Ergebnis wirklich revidiert werden sollte, und dafür spricht ja einiges, zumindest, dass die Anstalten dazu gemacht werden, dann heißt das, dass dieser Politiker schwer in Frage gestellt wird von der Masse der Bevölkerung. Und was die Konsequenzen davon sind, das können wir uns vorstellen.